blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller. Freunde, ihr hört momentan auf Floor 2 aus Holland heute Mittag eingeflogen, extra für den Welcome to the Club, für die 250. Ausgabe. DJ Isaac, und ich kann euch sagen, der rockt sowas von das Haus, das gibt's überhaupt gar nicht. Beide Floors, alles ist rammelvoll. Und was hier abgeht, ist wieder unglaublich. Auf dem Main Floor hat jetzt gerade DJ Wack angefangen. Und da werden wir auch in den nächsten Minuten, aber jetzt hört ihr ja erstmal ein bisschen DJ Isaac, um genau 2.15 Uhr werden wir dann hier in den Main Floor schalten. Und wir haben ja noch viele DJs heute Nacht. Mind X wird noch spielen. Aus Belgien DJ Bart. Und Sakin kommt noch. Und ach, wir haben noch so viele Leute. Und DJ Stone. Und DJ Isaac, der findet es so geil hier. Der wird nachher nochmal eine Stunde dann ab 5 Uhr auf dem Main Floor spielen. Und auch das werden wir dann natürlich nochmal übertragen. Also Leute, hier geht die Post ab. Wir können auf jeden Fall noch hierher kommen. Parkplätze jede Menge. Es ist auch noch ein bisschen Platz. Die Ticketpreise gehen jetzt auch gleich runter. 2 Uhr verringern wir die Preise. Und dann lohnt sich's auf jeden Fall. Bis 6 Uhr ist heute Nacht geöffnet. Und auch bis 6 Uhr übertragen wir live. Und sollte dann immer noch voll sein, dann spielen wir natürlich auch noch eine Stunde länger. Denn Isaac hat gesagt, er macht hier gerne den Schluss auf dem Main Floor. Überhaupt kein Problem. An der A6 runterfahren, Ausfahrt Sinsheim. Und dann seid ihr im Kingi Palace. Und da geht heute Abend die Mutti ab. Und zwar Welcome to the Club, die 250. Sendung. Die Gold Edition. Und die Leute rocken die Hütte. Wirklich absolut unglaublich. Mutti van Eyen schreibt hier ein Autogramm nach dem anderen gerade. Nach seinem Hammer-Set. Und das ist wirklich sensationell. Viel Spaß jetzt erstmal mit dem Sound von DJ Isaac. Und er wird ja später nochmal live spielen. Nach 5 Uhr auf dem Main Floor. Oh! true. God's grace is pussy. good enough. You can have all the sunsets, horses, fruit there is. Just give me all the pussy in the world. All the pussy in the world. God is the ultimate. Okay. We'll be right back.